Sie hören den sechsten Teil des Artikels Sauerland, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Kapitel Wirtschaft. Wie der historische Überblick zeigt, war das Sauerland in unterschiedlichem Ausmaß eine alte Gewerberegion. Erhebliche Veränderungen vollzogen sich auch im 20. Jahrhundert und insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg. Allen Sauerländerkreisen gemeinsam ist die mittelständische Wirtschaftsstruktur. Diese ließ sie im 19. und frühen 20. Jahrhundert gegenüber den Großbetrieben des Ruhrgebiets zwar deutlich ins Hintertreffen geraten, auf lange Sicht erwiesen sich die mittelbetrieblichen Strukturen aber als anpassungsfähig. Die Industrie- und Handelskammer in Arnsberg meldete etwa an der Wende zum neuen Jahrtausend, dass der Anteil gewerblicher Arbeitskräfte im Kammerbezirk größer sei als im Ruhrgebiet. Negativ schlägt sich insbesondere im Hochsauerlandkreis zu Buche, dass der wissensbasierte Dienstleistungssektor relativ schwach ausgeprägt ist. Er wird im Wesentlichen nur von einigen Fachbereichen der Fachhochschule Südwestfalen vertreten. Abschnitt: Produzierendes Gewerbe. Der südwestfälische Raum ist, bezogen auf den über 40-prozentigen Beschäftigungsanteil, im produzierenden Gewerbe die drittstärkste Industrieregion Deutschlands. Im westlichen Sauerland werden die höchsten Werte mit einem Industriebeschäftigungsanteil von 43-44% erreicht. Viele Hidden Champions haben ihren Sitz in der Region. Heute gibt es nur noch wenige Überreste der frühen Industrie. Von Bedeutung sind noch die Drahtproduktion in Altena und die Kettenproduktion im Iserlohner und Esloher Raum. Im märkischen Sauerland bestehen seit den Anfängen der Industrialisierung zahlreiche kleinere und mittlere Industriebetriebe. Dort entstand auch das geflügelte Wort »ein Fabriksken im Keller haben«. Heute sind dort insbesondere Zulieferbetriebe der Automobilindustrie tätig, unter anderem Kostal und Dura Automotive. Ebenso sind noch der Werkzeugbau und die aluminiumverarbeitende Industrie zu nennen. Nachdem schon Karl Berg und Alfred Kolzmann in Werdohl durch ihre Aluminiumkonstruktionen den Luftschiffbau des Grafen Zeppelin mit modernsten Materialien ermöglichten, werden heute insbesondere Aluminiumprofile, etwa für den Fensterbau, und Aluminiumfelgen von beispielsweise ATS hergestellt. RH Alurad und Borbet sind weitere international renommierte Felgenhersteller aus dem Sauerland. In Iserlohn sind die pharmazeutische und die chemische Industrie vertreten. Bekannt ist das Sauerland auch für namhafte Produzenten von Leuchten im Arnsberger, Lüdenscheider und Iserlohner Raum sowie für sanitäre Armaturen, beispielsweise der Firma Grohe, insbesondere in und um Hema. Im Schmallenberger Raum existieren noch immer bedeutende Unternehmen der Sauerländer Textilindustrie, so etwa die Firma Falke. Der Bergbau im Sauerland lebt heute noch als Schieferbergbau in Bad Fredeburg durch die Firma Magog Schiefer fort. Während das märkische Sauerland seit jeher mehrere wirtschaftliche Zentren aufzuweisen hatte, lag der wirtschaftliche Schwerpunkt des Hochsauerlandkreises lange Zeit im Gebiet der heutigen Stadt Arnsberg. Besondere Bedeutung hat hier die Leuchtenindustrie. Zwar haben nur wenige ältere Unternehmen wie die Firma BJB oder Kronenberg die Wirtschaftsgeschichte der letzten Jahrhunderte überlebt, aber als Nachfolgeunternehmen oder Neugründungen existieren noch zahlreiche Betriebe mit überregionaler Bekanntheit. Dazu gehören etwa der Leuchtenproduzent Trilux, die Haushaltswarenproduzenten Vesco und Berndes, der Papierhersteller Wepa und der Gurthersteller Schroth. Ein zweiter wichtiger Industriestandort des Hochsauerlandkreises ist die Kreisstadt Meschede. Hier setzt die industrielle Entwicklung auch aufgrund des Baus der Bahntrasse bereits in den 1870er Jahren ein. In Meschede finden sich neben den Honselwerken auch mehrere mittelgroße Unternehmen im Karosserie- und Fahrzeugbau sowie der Kunststoffverarbeitung und der Schraubtechnik. Weitere gewerbliche Schwerpunkte sind Brilon, etwa mit Hoppecke-Batterien, Sundern mit beispielsweise Severin Elektrogeräte, Olsberg mit der Firma FW Oventrop sowie der Kettenproduzent Kettenwulf in Eslohe. In den ehemals agrarischen Gemeinden haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg zahlreiche, meist kleinere produzierende Betriebe angesiedelt. Mit Blick auf den Bekanntheitsgrad sauerländischer Produkte spielen die Brauereien eine besondere Rolle. Neben zahlreichen kleinen Brauereien sind vor allem Warsteiner und Veltins im Mescheder Stadtteil Grevenstein überregional bekannt. Damit liegen zwei der größten Brauereien Deutschlands nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Zu erwähnen sind auch die Privatbrauerei Iserlohn mit ihren Bierspezialitäten aus dem Grünertal und die Westheimer Brauerei in Marsberg. Die Firma RC Ritzenhof Kristall in Marsberg produziert international bekannte Designgläser. Des Weiteren ist der Spielwarenhersteller Siku aus Lüdenscheid überregional bekannt. Abschnitt Tourismus. Entwicklung. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts wurde vor allem das obere Sauerland Ziel erholungssuchender Bewohner des Industriereviers und der Großstädte. Das schuf neue Verdienstmöglichkeiten, die dazu beitrugen, die Abwanderung aus diesen Gebieten zu mindern. Vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das obere Sauerland zu einem Zentrum des Tourismus. Die Wälder und die kleinen Städte machten es zum Wandern sehr attraktiv und viele Städte sind wegen ihrer guten Luftqualität Kurorte. Die höheren Erhebungen sind zudem beliebte Wintersportgegenden, vor allem für niederländische Touristen. Weltweit bekannt sind die Bobbahn Winterberg und das Skispringen im hessischen Willingen. Insbesondere nach der Jahrtausendwende wurde in diesem Bereich stark investiert. Es entstanden die Wintersportarena Sauerland mit zahlreichen Schneekanonen, eine Mountainbike-Arena und der 154 Kilometer lange Rothaarsteig, der das Sauerland, das Siegerland und das Lahn-Dill-Bergland verbindet, die 240 Kilometer lange Sauerland-Waldroute sowie der 251 Kilometer lange Sauerland-Höhenflug. Neben diesen Wanderwegen gibt es seit Jahrzehnten eine Vielzahl von weiteren Wanderwegen, welche meist vom Sauerländischen Gebirgsverein, dem SGV, betreut werden. Seit den 1990er Jahren wurden auch einige Radwege im Sauerland angelegt. Der längste dieser Radwege ist der auf ehemaligen Bahnstrecken verlaufende 84 Kilometer lange Sauerlandradring. Der Ruhrtal-Radweg mit 230 Kilometern entlang der Ruhr von der Quelle am Ruhrkopf bei Winterberg bis zur Mündung bei Duisburg-Ruhrort liegt nur in seinem östlichen Teil im Sauerland. Die Aktivitäten im Radfahren im Sauerland wurden in der Bike Arena Sauerland zusammengefasst. Fremdenverkehrsorte im Hochsauerland. Es folgt eine Aufzählung wichtiger Fremdenverkehrsorte im Hochsauerland. Winterberg mit Bobbahn, Skiliftkarussell, St. Georg-Schanze und weiteren Schanzen, Wanderwege auf den kahlen Asten und entlang des Rothaarsteigs. Lange Wiese, ein Ortsteil von Winterberg, mit Biathlonstadion, Panoramablick, Skilangläufloipen sowie Natur- und Wandererlebnissen entlang des Rothaarsteigs. Neuastenberg, ebenfalls ein Ortsteil von Winterberg, mit Skialpinabfahrten, Wintersportmuseum, Kartbahn und Biathlonstadion. Altastenberg, ein weiterer Ortsteil von Winterberg, mit Wintersport- und Wandermöglichkeiten im Gebiet des kahlen Astens. Schmallenberg, mit Angeboten für Wandern, Mountainbike, Skialpin, Skilanglauf und Biathlon. Willingen, mit der Mühlenkopfschanze und allgemein für Wintersport. Usseln, ebenfalls für Wintersport. Und Bruchhausen, mit dem Naturdenkmal Bruchhauser Steine, dem Wasserschloss, einer Bergrodelbahn und Wintersportmöglichkeiten. Freizeitparks und weitere Freizeiteinrichtungen. Bedeutende touristische Zentren sind die großen Freizeitparks, der 80 Hektar große Panoramapark in Kirchhundem, das Fort Fun Abenteuerland in Bestwig mit 400.000 Besuchern jährlich und der 200 Hektar große Wildwald Vosswinkel mit 120.000 Besuchern jährlich. Weitere Sporteinrichtungen zur Freizeitgestaltung sind unter anderem Erlebnisbäder in Arnsberg-Hüsten, Bad Fredeburg, Finnentrop, Iserlohn, Olpe, Plettenberg, Warstein und Winterberg sowie Sommerrodelbahnen in Winterberg, Bestwig und Olsberg-Bruchhausen. Sie hörten den sechsten Teil des Artikels Sauerland aus Wikipedia, der Freien Enzyklopädie. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation.